Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 5. Was wollen Sie denn jetzt machen? Fragte Ossipon müde. Er fürchtete einen Tadel des Roten Zentralkomitees, einer Körperschaft ohne festen Wohnsitz, deren personelle Zusammensetzung ihm nicht genau bekannt war. Solidarität mit der extremsten Form der Aktion und gedankenlose Tollkühnheit sind zwei ganz verschiedene Dinge, sagte er verstimmt und grob. Ich verstehe nicht, was in Wörlock gefahren ist. Da steckt was dahinter, aber jetzt ist er weg. Wie Sie das auffassen, ist mir gleich. Aber unter diesen Umständen kann die revolutionäre Kampfgruppe nichts anderes tun, als sich von Ihrem Tollhäusler distanzieren. Der aufrechtstehende, zugeknöpfte, zum Gehen bereite kleine Mann war nicht größer als der sitzende Ossipon. Er richtete nun die Brille unmittelbar auf Ossipons Gesicht. »Sie könnten sich von der Polizei Ihre gute Führung bescheinigen lassen. Dort weiß man, wo jeder einzelne von euch die letzte Nacht verbracht hat. Vielleicht wäre man bereit, eure Bitte zu erfüllen und eine entsprechende Erklärung herauszugeben. Zweifellos weiß man bei der Polizei sehr gut, dass wir mit dieser Sache nichts zu tun haben,« knurrte Ossipon erbittert. »Das heißt aber nicht, dass man es auch zugibt.« Er blieb in Gedanken versunken und ignorierte die neben ihm stehende, eulenhafte, kleine, schäbige Figur. »Ich muss auf dem schnellsten Wege Maike Elis zu fassen kriegen und dafür sorgen, dass er so recht gemütvoll auf einer unserer Versammlungen spricht. Das Publikum hat eine Art sentimentales Mitgefühl mit dem Burschen. Sein Name ist bekannt und ich habe Beziehungen zu einigen Reportern der großen Tageszeitungen. Er wird natürlich wieder lauter Mist reden, aber er hat so eine Art, sich auszudrücken, dass es den Leuten glatt heruntergeht. Wie Sirup«, warf der Professor leise ein, ohne eine Miene zu verziehen. Der verwirrte Ossipon fuhr in seinem halblauten Selbstgespräch fort wie ein Mensch, der sich völlig allein glaubt, verdammter Esel, mich mit den Folgen solch kindischer Streiche zu belasten, und ich weiß nicht einmal, ob. Er verstummte und presste die Lippen zusammen. Der Gedanke, sich unmittelbar im Laden nach Neuigkeiten zu erkundigen, gefiel ihm nicht besonders. Er hielt es für möglich, dass sich Wörlocks Laden bereits in eine Falle der Polizei verwandelt habe. Selbstverständlich müssen ein paar Verhaftungen vorgenommen werden, überlegte er, und bei dem Gedanken, dass der reibungslose Verlauf seines revolutionären Daseins ohne sein Verschulden gestört werden sollte, packte ihn geradezu Empörung. Doch wenn er es unterließ, hinzugehen, riskierte er in Unkenntnis über Dinge zu bleiben, die zu wissen ihm sehr notwendig sein konnte. Dann fiel ihm ein, dass man den Mann, der nach dem Bericht der Zeitungen in kleine Stücke zerrissen worden war, unmöglich identifizieren könne. Und falls das richtig war, hatte die Polizei keinen Grund, gerade Wörlocks Laden strenger als andere Orte zu überwachen, von denen bekannt war, dass sie Anarchisten als Treffpunkt dienten, ihn strenger zu überwachen als zum Beispiel die Türen des Silenus. Selbstverständlich würde man überall unter Beobachtung stehen, ganz gleich, wohin man ginge. Wenn ich nur wüsste, was ich jetzt unternehmen soll, überlegte er halblaut. Neben ihm krächzte es mit gleichmütiger Verachtung, machen Sie sich nach Kräften an die Frau heran. Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, ging der Professor von dannen. 5. Der Professor war nach links abgebogen und marschierte nun starr erhobenen Hauptes in einer Menge von Menschen dahin, von denen beinahe jeder einzelne seine verkümmerte Gestalt überragte. Er vermochte sich seiner Enttäuschung nicht zu verhehlen, aber das war nur eine Gefühlsregung. Die kühle Gelassenheit seines Denkens konnte weder dieser noch ein anderer Misserfolg beeinträchtigen. Das nächste oder übernächste Mal würde ein fühlbarer Schlag, ein wirklich sensationeller Streich geführt werden, ein Stoß, der die erste Bresche in jene mächtige Mauer legen sollte, die aus dem Sinn für Gesetz und Recht bestand und die abscheuliche Ungerechtigkeit der Gesellschaft schützte. da der Professor von niederer Herkunft und überdies sein Äußeres wirklich so abstoßend war, dass es der Entwicklung seiner bedeutenden angeborenen Begabung im Wege stand, hatte seine Fantasie sich schon sehr früh an jenen Erzählungen erhitzt, die von Männern zu berichten wissen, welche aus den Tiefen der Armut zu Macht und Wohlstand aufgestiegen sind. Die außerordentliche, fast asketische Strenge seines Denkens hatte ihn im Verein mit einer erstaunlichen Weltfremdheit dazu verleitet, sich die Erringung von Macht und Ansehen als Ziel vorzusetzen, ein Ziel, das er jedoch nicht auf dem Wege über die Kunst, die Anhäufung von Reichtum oder die Entfaltung weltläufiger Verbindlichkeit zu erreichen suchte, sondern einzig durch das Gewicht seiner Verdienste. In seinem pedantischen Fanatismus nannte er es das Vertrauen der Öffentlichkeit in Gesetz und Ordnung untergraben. Das war eine etwas unzulängliche Formulierung, doch die Überzeugung, die ihn im Unterbewusstsein leitete, dass nämlich das Gebäude der sozialen Ordnung nicht anders vernichtet werden kann als durch individuelle oder kollektive Gewaltanwendung. Diese Überzeugung war durchaus zutreffend. Er hatte eine moralische Sendung, das stand für ihn fest, indem er seinen Auftrag rücksichtslos und ohne jedes Bedenken ausführte, wurden ihm auch Macht und Ansehen zuteil. In der Menge verloren, elend und leibarm, sog er Selbstvertrauen aus dem Gedanken an seine Macht. Er hielt die linke Hand in der Hosentasche, wo sie leicht den Gummiball umfasste, diesen Garanten seiner unheimlichen Freiheit. Er befand sich auf einer langen, schnurgerade verlaufenden Straße, in der sich nur ein Bruchteil der unüberschaubaren Masse bewegte. Doch von überall her fühlte er die Macht gegen sich andrängen, die von einer vielköpfigen Menschenmasse eben ihrer großen Zahl wegen ausgeht. Und der Professor gedachte mit glühender Genugtuung seiner Zuflucht, des Zimmers mit dem verschlossenen Schrank, unauffindbar im Dschungel ärmlicher Häuser, der Einsiedelei des vollkommenen Anarchisten. Um schneller an seine Omnibushaltestelle zu gelangen, bog er scharf aus der bevölkerten Straße in eine schmale, dämmerige, mit Platten gepflasterte Gasse ein. Der einzige Mensch, der außer dem Professor diese Gasse durchschritt, hatte sich stramm und hoch aufgerichtet aus der Gegenrichtung genähert, unterbrach nun aber seinen flotten Marsch. »Ach, guten Tag«, sagte er und trat vorsichtig ein wenig beiseite. Der Professor war seinerseits schon stehen geblieben und hatte ganz mechanisch eine halbe Wendung vollzogen, so dass er die Hauswand im Rücken hatte. Es war, als träfen sich zwei Gäste während einer gut besuchten Gesellschaft auf einem abgelegenen Flur. Der große, stämmige Mann war in einen dunklen Überzieher eingeknöpft und trug einen Regenschirm in der Hand. In tiefen Höhlen funkelten durchdringende Augen. »Ich bin nicht auf der Suche nach Ihnen«, sagte er schroff. Der Professor rührte sich nicht von der Stelle. Die ineinander vermengten Geräusche der riesigen Stadt hatten sich zu einem unentzifferbaren Murmeln abgeschwächt. Hauptinspektor Heath vom Sonderdezernat der Kriminalpolizei änderte den Ton. »Sie haben es wohl nicht eilig mit dem Heimweg, was?« fragte er mit gemachter Einfalt. Der ungesund aussehende kleine Sendbote der Zerstörung brach in stummen Jubel aus, als er merkte, dass sein Renommee diesen Mann in Furcht hielt, der von der bedrohten Gesellschaft den Auftrag erhalten hatte, sie zu schützen. Seit am Vormittag die ersten Nachrichten aus Greenwich beim Dezernat eingetroffen waren, hatte Hauptinspektor Heath einen unerfreulich arbeitsreichen Tag verbracht. Zunächst einmal war es bereits übel genug, dass dieser Anschlag gerade jetzt versucht worden war, eine knappe Woche nachdem Heath einem hohen Beamten versichert hatte, es sei kein Ausbruch anarchistischer Tätigkeit zu gewärtigen, falls überhaupt je, so hatte er damals fest an die Richtigkeit seiner Behauptung geglaubt. Er hatte sie mit großer Befriedigung vorgetragen, denn ihm war klar, dass der hohe Beamte genau diese Worte zu hören wünschte. Er hatte gesagt, dass nichts derartiges auch nur geplant werden könne, ohne dass das Dezernat innerhalb von 24 Stunden davon erfahre. Er hatte so in dem Bewusstsein gesprochen, der große Fachmann des Dezernates zu sein. Er war so weit gegangen, Worte auszusprechen, die ein wirklich kluger Mensch zurückgehalten hätte. Doch Hauptinspektor Heath war nicht sehr klug, nicht wirklich klug. Wahre Klugheit, die in unserer von Widersprüchen erfüllten Welt nichts als gesichert annimmt, hätte ihn auch daran gehindert, zu der Position aufzusteigen, die er gegenwärtig einnahm. Sie hätte seine Vorgesetzten erschreckt und ihm alle Aussichten auf Beförderung verdorben. Er war sehr schnell befördert worden. Erfahrener Detektiv, der er war, hatte er sich unangreifbar gefühlt, seither jedoch eingesehen, dass eine undurchdringliche aufmerksame Reserviertheit gegenüber diesem Vorfall seinem Ruf besser bekommen wäre. Da er sich sogleich zu einer Prüfung des Tatortes aufgemacht hatte, bekam er im Park eine gute Portion kalten, ungesunden Nebels zu schlucken. Von da war er ins Krankenhaus gegangen und als die Untersuchung in Greenwich vorüber war, hatte er jeglichen Appetit verloren. Da er anders als die Ärzte nicht gewöhnt war, die zerfetzten Überreste menschlicher Leiber zu betrachten, war er vor dem Anblick zurückgeschreckt, der sich ihm bot, als man in einer Abteilung des Krankenhauses das Wachstuch vom Tisch weggezogen hatte. Auf der Platte lag noch ein Wachstuch, wie eine Tischdecke, dessen Zipfel aber über einem Häufchen zusammengeschlagen waren, einem Häufchen aus versenkten, blutgetränkten Fetzen, die zum Teil das verdeckten, was man als Grundstoff für ein Kannibalengelage hätte ansprechen können. Es bedurfte bedeutender Festigkeit, um nicht vor diesem Anblick zurückzuweichen. Hauptinspektor Heath, ein tüchtiger Beamter seines Dezernates, wich nicht. Doch verging eine Minute, ehe er imstande war, sich zu nähern. Ein uniformierter Constable des Bezirks warf ihm einen Seitenblick zu und sagte unbedarft und einfältig, er ist komplett. Es war eine ziemliche Arbeit, aber jetzt ist er komplett. Er war nach der Explosion als Erster am Tatort gewesen. Diese Feststellung wiederholte er jetzt. Er hatte im dichten Nebel etwas aufblitzen sehen. Er stand gerade am Parkeingang William Street und unterhielt sich mit dem Torwächter. Die Druckwelle der Explosion ließ alles in der Nähe erbeben, auch ihn. Er rannte zwischen den Bäumen hindurch zum Observatorium, so schnell mich meine Beine tragen wollten, wie er zweimal wiederholte. »Sie haben eine Schaufel benutzt«, bemerkte Heath, denn Reste von Kies, Spuren von Baumrinde und nadelgroße Holzsplitter waren ihm nicht entgangen. »Das war nicht zu vermeiden«, sagte ungerührter Constable. »Ich habe mir durch einen Wärter eine holen lassen. Als er hörte, wie ich damit auf dem Boden kratzte, hat er sich an einen Baum gelehnt und gespien wie ein Reiher.« Der Hauptinspektor, der sich unterdessen behutsam über den Toten gebeugt hatte, kämpfte gegen einen ekelhaften Brechreiz. Die außerordentliche Zerstörungskraft, die diesen Körper in unkenntliche Teile zerrissen hatte, wollte ihm als ganz besonders herzlose Grausamkeit erscheinen, wenn ihm die Vernunft auch sagte, dass die Wirkung ebenso schnell eingetreten sein musste wie bei einem Blitzschlag. Der Mann, wer er nun auch gewesen sein mochte, war jedenfalls augenblicklich tot gewesen. Und doch war es unvorstellbar, dass ein menschlicher Körper in einen solchen Zustand der Auflösung gelangen kann, ohne zunächst unbeschreibliche Qualen ausgestanden zu haben. »Ein blonder Bursche«, bemerkte der Constable nun gemütlich und verstummte für ein Weilchen. »Der alten Frau, die mit dem Sergeanten gesprochen hat, ist ein blonder Junge beim Verlassen des Bahnhofes Maysehill aufgefallen.« Wieder verstummte er. »Sie sah zwei Männer aus dem Bahnhof kommen, nachdem der Zug durch war«, fuhr er langsam fort. »Sie weiß nicht, ob die beiden zusammengehörten. Der Große fiel ihr nicht weiter auf, aber den anderen beschrieb sie als schmal und blond. Er trug einen Lackbehälter in der Hand.« Der Constable machte wieder eine Pause. Dann plötzlich, tja, jetzt liegt er hier. Alles von ihm, was ich finden konnte. Blond und schmal, schmal genug. Sehen Sie sich den Fuß da an. Zuerst habe ich die Beine aufgesammelt, erst das eine, dann das andere. Er war so in alle Winde zerstreut, dass ich gar nicht wusste, wo anfangen. Er ist bestimmt gestolpert. Ich bin ja selbst gestolpert, bin hingefallen, als ich hinüberlief. Überall gucken Wurzeln aus der Erde. Er ist bestimmt über eine Wurzel gestolpert, hingefallen, das Ding, was er bei sich trug, ist genau unter ihm explodiert. Der Hauptinspektor überwand seinen physischen Widerwillen und streckte die Hand nach dem am besten erhaltenen Stoffrest aus, weniger um etwas zu finden, als vielmehr, um nichts unversucht zu lassen. Es war dies ein Streifen Samt, an dem ein dreieckiger Fetzen aus blauem Tuch hing. Er hob ihn an die Augen und wieder ließ sich der Constable vernehmen, Samtkragen. Es ist doch seltsam, dass die alte Frau auch den Samtkragen bemerkt hat. Ein dunkelblauer Mantel mit Samtkragen, hat sie gesagt. Sie hat diesen Burschen hier gesehen, da ist kein Zweifel. Und hier ist er nun komplett mit Samtkragen. Ich glaube, mir ist kein noch so winziger Teil entgangen. In diesem Augenblick hörten die geschulten Sinne des Inspektors auf, sich weiter mit der Stimme des Constables zu befassen. Er trat an eines der Fenster, um besser sehen zu können. Sein dem Zimmer abgekehrtes Gesicht drückte Überraschung und starkes Interesse aus, während er das dreieckige Stück Tuch aufmerksam prüfte. Er trennte es dann mit einem kräftigen Ruck ab, und erst als er es in die Tasche gesteckt hatte, wandte er sich wieder ins Zimmer und warf den Samtkragen auf den Tisch zurück. »Zudecken«, befahl er barsch und trug, ohne sich noch einmal umzusehen, an dem salutierenden Constable vorbei, hastig seine Beute davon. Er erreichte gerade einen Zug, welcher ihn, der allein und gedankenvoll in einem Abteil dritter Klasse saß, zur Stadt zurückbrachte. Das versenkte Stück Stoff war unerhört wertvoll, und er vermochte sich einfach nicht von seinem Erstaunen darüber zu erholen, dass es ihm so ganz en passant in die Hände gespielt worden war. Es war, als habe das Schicksal ihm dieses Beweisstück auf einem Tablett serviert. Hauptinspektor Heath hielt es nun gar nicht mehr für so wünschenswert, die Identität jenes Mannes, der sich am Vormittag mit so grässlichem Erfolg in kleine Stücke zersprengt hatte, vor der Öffentlichkeit durch sein Dezernat feststellen zu lassen. Er war sich aber nicht darüber im Klaren, welche Stellung die Behörde einnehmen würde. Eine Behörde weiß niemals so viel wie einige ihrer Diener. Da sie ein leidenschaftsloser Organismus ist, kann sie nicht alles wissen. Sie wäre auch längst nicht mehr so leistungsfähig, wenn sie zu viel wüsste. Hauptinspektor Heath verließ den Zug zwar in einem von Illoyalität gänzlich freien Zustand der Nachdenklichkeit, doch fanden sich in ihm Spuren jenes eifersüchtigen Misstrauens, das so oft auf dem Boden vollständiger Hingegebenheit keimt, sei es nun Hingegebenheit an eine Frau oder an eine Behörde. In diesem Gemütszustand also, und noch dazu mit leerem Magen, aber noch ganz gesättigt von dem gehabten Anblick, traf er auf den Professor. Unter so beschaffenen Umständen musste dies zusammentreffen, das auch auf einen ausgeglichenen Menschen aufreizend gewirkt hätte, dem Hauptinspektor besonders unwillkommen sein. Er hatte nicht an den Professor gedacht. Er hatte an keinen Anarchisten im Besonderen gedacht. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte Hauptinspektor Heath es mit Einbrechern zu tun gehabt. In dieser Sphäre hatte er sich die Sporen verdient und verständlicherweise auch nach seiner Beförderung in ein anderes Dezernat für seine alten Jagdgründe geradezu eine Anhänglichkeit bewahrt. Einbruchsdiebstahl war nichts ganz und gar Törichtes. Er war eine Form menschlichen Erwerbsstrebens, gewiss eine abartige Form, aber eben doch Tätigkeit in einer tätigen Welt. Es war Arbeit, die aus dem gleichen Grunde unternommen wurde wie die Arbeit in Brennereien, in Bergwerken, auf dem Acker und in der Fabrik. Es war Arbeit, die sich von anderen Formen der Arbeit eigentlich nur durch das damit einhergehende Risiko unterschied, das hier eben nicht aus Bleivergiftung oder schlagenden Wettern, sondern aus 7 Jahren Knast bestand, wie der Fachausdruck lautete. Hauptinspektor Heath war sich natürlich des moralischen Gewichtes solcher Unterschiede bewusst. Das waren aber auch die Einbrecher, um die er sich hatte kümmern müssen. Die unterwarfen sich den strengen Strafen einer dem Hauptinspektor vertrauten Moral mit einer gewissen Ergebenheit. Er sah in ihnen Mitbürger, die infolge mangelhafter Erziehung auf den falschen Weg geraten waren. Wenn er aber diesen Unterschied beiseite ließ, dann konnte er sich sehr wohl in einen Einbrecher versetzen, denn genau genommen besteht ja zwischen der Mentalität und den Instinkten eines Einbrechers und denen eines Polizisten kein Unterschied. Beide erkennen die gleichen Spielregeln an und wissen im Großen und Ganzen, welcher Methoden sich der andere bedient. Sie verstehen einander, was beiden Seiten zugute kommt und in ihre Beziehungen eine gewisse Herzlichkeit bringt. Und als Hauptinspektor Heath nun 6 Schritte vor dem Anarchisten mit dem Spitznamen Professor innehielt, dachte er mit Bedauern an die Welt der Einbrecher zurück, die Achtung hatten vor den rechtmäßigen Behörden des Landes. Und wieder ließ er seine volltönende, befehlsgewohnte Stimme hören, in der nun, da er sie dämpfte, etwas Drohendes mitklang. »Ich sage Ihnen doch, dass ich nicht auf der Suche nach Ihnen bin.« Der Anarchist rührte sich nicht. Ein stummes, verächtliches Lachen entblößte nicht nur seine Zähne, sondern auch seinen Gaumen. Es schüttelte ihn förmlich und doch gab er keinen Laut von sich. Das veranlasste Hauptinspektor Heath entgegen seiner besseren Einsicht hinzuzufügen, jedenfalls jetzt noch nicht. Falls ich sie mal brauchen sollte, werde ich sie schon zu finden wissen. Das kam sehr gut heraus, ohne Abscheu, streng und gemessen. »Ohne Zweifel«, war die Antwort. »Aber einen günstigeren als den gegenwärtigen Augenblick werden Sie niemals finden, glauben Sie mir. Für einen Mann von Charakter ist dies eine hervorragende Gelegenheit, sich zu opfern. Eine so günstige, so unblutige Gelegenheit wird sich vielleicht nie wieder präsentieren. Nicht einmal eine Katze ist in der Nähe.« Und die abbruchreifen alten Häuser würden sich da, wo Sie jetzt stehen, als Schutthaufen ganz hübsch ausnehmen. Sie werden mich nie wieder mit so geringer Gefahr für Leben und Vermögen der Allgemeinheit ergreifen können, mit deren Schutz Sie ja schließlich gegen Gehalt beauftragt sind. Verlassen Sie sich drauf. Am Ende gewinnen wir die Partie. Vielleicht wird es bis dahin noch erforderlich, der Öffentlichkeit beizubringen, dass einige von euch auf offener Straße erschossen werden müssen, wie tolle Hunde. Dann werden wir die Partie eben so spielen. Doch der Teufel soll mich holen, wenn ich begreife, worauf Sie eigentlich hinaus wollen. Ich glaube, Sie wissen es selber nicht. Jedenfalls werden Sie nichts dabei erreichen. Der vollkommene Anarchist antwortete mit einem Lächeln, wobei sich seine dünnen, blassen Lippen aber nicht öffneten, und der gefeierte Hauptinspektor fühlte sich einer Art Größenwahn gegenüber, was ihn veranlasste, warnend den Finger zu erheben. »Geben Sie es auf, was immer es auch sei«, sprach er warnend und nicht so freundlich, wie er zu einem berüchtigten Einbrecher gesprochen haben würde, hätte er sich dazu herabgelassen, ihm einen wohlgemeinten Rat zu geben. »Geben Sie es auf, wir sind einfach zu viele.« Die Behauptung, im Rücken dieses Mannes stehe eine unbesiegbare Masse, erweckte in der Brust des Professors finstere Empörung. Er lächelte nicht länger mehr geheimnisvoll und spöttisch. Die Widerstandskraft der großen Zahl, die unangreifbare Stupidität der Masse, das waren die Gespenster, die ihn in seiner traurigen Einsamkeit verfolgten. Seine Lippen bebten, und erst nach einer Weile sagte er mit erstickter Stimme, »Ich mache meine Arbeit jedenfalls besser als Sie die Ihre.« Schluss jetzt, unterbrach Hauptinspektor Heath hastig, und diesmal lachte der Professor ihm offen ins Gesicht. Er setzte immer noch lachend seinen Weg fort, aber er lachte nicht lange. Es war ein kummervoller, jämmerlicher kleiner Mann, der da aus der engen Gasse in das Gewühl der großen Straße einbog. Hauptinspektor Heath indessen, nachdem er ihm ein Weilchen nachgeblickt hatte, schritt zielbewusst aus wie ein Mensch, der zwar die Unbilden der Witterung missachtet, dies aber in dem Bewusstsein im Auftrag und mit der moralischen Unterstützung seiner Mitmenschen zu handeln. Die nächste Aufgabe, vor die sich der Hauptinspektor gestellt sah, war, mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Kriminaldirektor, fertig zu werden. Es gehört dies zu den stets wiederkehrenden Problemen, denen getreue, vertrauenswürdige Beamte sich gegenübersehen. In diesem Fall gab der Anarchismus dem Problem die besondere Färbung, aber auch nicht mehr. Um die Wahrheit zu sagen, Hauptinspektor Heath hielt den Anarchismus nicht für besonders wichtig. Er legte ihm keine große Bedeutung bei und brachte es einfach nicht fertig, ihn ernst zu nehmen. Diebe fangen war ein ganz ander Ding. Diese Tätigkeit wurde ebenso ernst genommen wie jeder sportliche Wettkampf, bei dem der Bessere nach allgemeinverständlichen Regeln gewinnt. Für die Auseinandersetzung mit Anarchisten bestanden überhaupt keine Regeln. Und das war dem Inspektor widerwärtig. Das waren Narrenpossen, aber Narrenpossen, die die Öffentlichkeit erregten, hochgestellte Persönlichkeiten beunruhigten und sich gar auf die auswärtigen Beziehungen auswirkten. Im Präsidium ließ man den Hauptinspektor sogleich in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. Er fand ihn mit der Feder in der Hand, über einen mit Papieren bedeckten Arbeitstisch gebeugt, und es sah aus, als verrichte er seine Andacht vor dem schweren, aus Bronze und Kristall gefertigten Schreibzeug. Die Meldungen waren unterdessen eingelaufen, man wusste von jedem Anarchisten, wo er gewesen war. Sie hatten wohl recht, bemerkte der Direktor, als sie mir sagten, dass die Londoner Anarchisten nichts mit der Sache zu tun haben könnten. Ich bin sehr zufrieden mit der Art, in der Ihre Leute sie überwachen. Die Öffentlichkeit wird darin indessen nichts weiter sehen als das Eingeständnis unserer Unkenntnis. Der Direktor sprach bedächtig, ja behutsam. Es schien, als verweile er auf jedem einzelnen Worte, ehe er zum nächsten überging, ganz, als seien diese Worte Steine, auf denen sein Intellekt das Gewässer des Irrtums überquerte. Es sei denn, sie hätten etwas Brauchbares aus Greenwich mitgebracht, endete er. Der Hauptinspektor begann sogleich klar und sachlich über seine Untersuchung zu berichten. Sein Vorgesetzter drehte sich ein wenig zur Seite, schlug die dünnen Beine übereinander, stützte einen Ellenbogen auf und beschattete die Augen mit der Hand. Diese Lauscherstellung entbehrte nicht einer gewissen eckigen, kummervollen Anmut. Als er endlich den Kopf ein wenig neigte, glänzte sein ebenholzschwarzes Haar an den Schläfen wie stark poliertes Silber. Hauptinspektor Heath wartete stumm und sah dabei aus, als überdenke er noch einmal alles Gesagte, während er in Wirklichkeit überlegte, ob es angebracht sei, noch etwas anzufügen. Der Direktor machte seinem Zaudern ein Ende. »Sie glauben also, dass zwei Männer beteiligt waren?« fragte er, ohne die Hand von den Augen zu nehmen. Der Hauptinspektor hielt es für mehr als wahrscheinlich. Seiner Ansicht nach hatten die beiden Männer sich etwa 100 Meter vor dem Observatorium getrennt. Unter Berücksichtigung der Zeitspanne, die zwischen der Explosion und dem Augenblick lag, als die beiden Männer beim Verlassen des Bahnhofs Maze Hill von der alten Frau gesehen worden waren, dürfte man annehmen, dass der andere sich schon im Bahnhof Greenwich Park befunden habe, bereit mit dem nächsten Zug abzufahren, als sein Genosse sich so gründlich in Stücke sprengte. Sehr gründlich, wie? Der Hauptinspektor gab eine knappe, aber anschauliche Schilderung der Überreste. Ein großer Spaß für den Leichenbeschauer, setzte er finster hinzu. Der Direktor nahm die Hand von den Augen. »Und wir können die Leiche nicht identifizieren«, sagte er matt.